Ich bin hier und hier und hier. In meinem Kopf ist es nicht einsam. In meinem Topf mache ich die Zweisamkeit. Und was auf den Tisch kommt, nenn ich Pool. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin du. Ich dreh mich immer zu. Ich dreh mich immer zu. Und so sehne ich mich mit der Zeit nicht mehr nach der Zweisamkeit. So viele in mir drinnen sind mir zu viel. So viel mehr, dass ich mein Leben nicht mehr will. Ist es denn so schwer zu verstehen, dass ich nicht mehr als einen liebenden Menschen brauch? Ist es denn so schwer zu verstehen, dass es einfach ist, aus der Welt zu gehen? Doch unmöglich ist, zurückzukommen. Hat mich von euch denn niemand vernommen? Bin ich denn immer noch der Klotz am Bein? Ich dachte, ich sagte, das will ich nicht sein. Ich hoffe, ihr hattet es akzeptiert. Doch nun weiß ich, ihr habt mich ignoriert. Alles wird gut. Alles wird gut, in mir kommt gut, alles wird gut. Ich bin allein, wir sind allein. Ich bin in Gesellschaft, wir sind gelangweilt. Ich bin allein. Ihr habt mich ignoriert. Und meine Hauswand besperrt. Ihr habt mein Leben boykottiert und mich an meiner verwehrt. Leider hab ich mich weiterhin unter Kontrolle und ihr wünscht euch, dass ich heule. Ich wünsche euch Team und Fäule. Das ist alles, was ich euch zolle. Bin ich und dir. Ich bin fünf und doch allein. Ich bin fünf und es ist alles ein Schein. Ich bin viele und keiner kann mich von der Last befreien. Keiner will mir die Last nehmen. Ich möchte sie auch gar nicht mehr von mir geben. Ich dreh mich um und tanze um euch herum. Ich spiele mit euch und mir. Ich spiele, denn in mir sind noch vier. Doch wenn ich die Hand ausstrecke, ist dort niemand, der sie greift. Ich sehe doch, ich spüre nicht eine Stimme in mir pfeift. Und ich frage mich, was bringt es, wenn ich mich so lang strecke und doch niemand mir beisteht, niemand, der mit mir vergeht. Ich dreh mich immer zu. Ich dreh mich immer zu. Ich bin hier und überall und nirgendwo in jedem Fall.